Klare Signale und märchenhafte Geschichten. Aus evolutionärer Perspektive stellen solche Fälle von Selbsttäuschung und andere identitätsschützenden Denkfehler ein Rätsel dar. Hätten unsere Vorfahren ständig ihre Umwelt falsch beurteilt, also die Chancen im Zweikampf mit Löwen überschätzt oder die Gefahr von Giftpilzen verkannt, hätten sie niemals ihre Gene weitergeben können. Bei Themen allerdings, die nicht unmittelbar das Überleben betrafen, mag es von Vorteil gewesen sein, vor anderen auf seinem Urteil zu beharren, um standfest und selbstsicher zu wirken. Ein zweiter Faktor könnte auch eine Rolle gespielt haben. Wer unbeirrbar an der Gruppenüberzeugung festhält, sendet ein klares Loyalitätssignal. Die Zugehörigkeit zum Stamm ist mir wichtiger als die Wahrheit. Dieses Verhalten kennt man noch aus einem anderen Kontext, nämlich dem religiösen. Nirgendwo sonst konnten sich Fake News und absurde Verschwörungstheorien über Jahrtausende beharrlich halten. Gottheiten, die aussehen wie Elefanten, brennende Büsche, die sprechen können, Holzschiffe, die groß genug sind, alle Tiere der Erde zu fassen, Menschen, die als Tiere wiedergeboren werden oder solche, die ihren eigenen Tod am Kreuz überleben. Mit Abstand betrachtet erscheinen viele religiöse Geschichten abenteuerlich. Und selbst Gläubige urteilen so über unterschiedliche Glaubenssysteme, die nicht ihre eigenen sind. Doch die komplexen Riten und Narrative, die über Jahre erworben wurden, erfüllen die wichtige Funktion, Menschen dauerhaft eng miteinander zu verbinden. Zwar sind die Rituale oft aufwendig oder manchmal sogar gefährlich und die märchenhaften Geschichten widersprechen den Fakten, aber die Mitglieder signalisieren damit eben gerade, dass sie bereit sind, viel auf sich zu nehmen, um dazuzugehören.